Hause? Ich bin geheilt, oder? Keine Ahnung. Mal sehen. Ob meinem Bruder was passiert ist? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Soll ich ihn dir abschnippeln? Das ist ein schönes Spielzeug. Nein, denken ist scheiße. Ja. Hör mal, du hast eine Nase wie ein Staubsauger. Lässt du auch noch was für mich übrig? Oh, hab ich dir schon mal nichts übrig gelassen? Nein, du bist mein Bruder und ich liebe dich. Okay. Alles klar. Aber mein Kokain liebe ich auch, also fick dich. Nein, denken ist scheiße.